Das Rad, mit dem er täglich den Weg zur Arbeit fuhr. Und vielleicht die Wattejacke, doch gewiss die Fahrradspur. Konnte ein Arbeiter, ging es an Sterben, seinen Kindern und Enkeln vererben. Seinen Kindern und Enkeln vererben. Doch vom Reichtum der Erde nur den Wind, der sie zaust. Aber gewiss die Gebärde mit der geballten Faust. Offenbarung wie die des Ölbaumzweigs, doch die bittere Erfahrung jedes verlorenen Streiks. Das Schönste und das Schwerste, jene Revolution, die russische, die erste, und Wissen und Kraft davon. Konnte ein Arbeiter, ging es an Sterben, seinen Kindern und Enkeln. Den Wolken bis in den Kohleschacht, das Leben, das sie wollten, nun wahr zu machen. Die Macht konnten nun Arbeiter, ging es an Sterben, ihren Kindern und Enkeln vererben. Ihren Kindern und Enkeln vererben. Ihren Kindern und Enkeln vererben.